Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, wer suchet, der findet. Korruption in nordrhein-westfälischen Amtsstuben. Redakteur am Mikrofon, Volker Wagner. Wir lassen uns nicht mehr länger einschüchtern oder uns den Mund verbieten. Wir haben es schlicht satt, von einer Landesregierung mit angeschwärzt zu werden, die die Korruption nicht aktiv genug bekämpft, teilweise ihre Klientel noch schützt und ehrliche Bürger der Verwicklung in Korruption beschuldigt, statt den Sumpf systematisch auszutrocknen. Der Mann sieht sich als Opfer. Mehr noch, er fühlt sich verleumdet. Hans-Günther Fischer vertritt rund 600 Unternehmen der mittelständischen Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Seit dem Kölner Müllskandal ist die Branche unter Generalverdacht. Fischer und die 50.000 Beschäftigten seines Bundesverbandes für Sekundärrohstoffe und Entsorgung bekommen das zu spüren. Von der Politik, den Medien, dem Kunden auf der Straße beim Müll abholen. Und deshalb hat er die Schnauze voll, sagte er am vergangenen Montag in Düsseldorf. Und auch sonst nahm der Hauptgeschäftsführer der BVSE kein Blatt vor den Mund, vor allem nicht gegenüber der Landesregierung. Die hatte erst eine Woche zuvor der Presse und der Öffentlichkeit einen Bericht präsentiert, der die schlimmsten Erwartungen über Korruption in der nordrhein-westfälischen Müllbranche über Nacht Wirklichkeit werden ließ. Innenminister Fritz Behrens mit dem Fazit nach Abschluss der Untersuchungsarbeit der sogenannten Taskforce über 9 Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen. Der Untersuchungsstab fand Anhaltspunkte, dass ein großes Entsorgungsunternehmen, nämlich die Firma Trinekens, ein flächendeckendes Netzwerk der Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger aufgebaut hat. Durch die verschleierte Verflechtung zwischen Politik und privater Wirtschaft ist, ich zitiere aus dem Bericht, ein Klima diverser Abhängigkeiten entstanden. 16 Müllöfen gibt es zwischen Rhein und Weser. Die Anlagen in Köln und Bonn behandelte der 12-köpfige Untersuchungsstab aus Staatsanwälten, Kriminalbeamten, Regierungsangestellten und Steuerexperten nur peripher. In beiden Fällen ist die Justiz schon seit längerem aktiv. Doch von den verbliebenen Großanlagen wollte sich nicht jeder in die Karten schauen lassen. In dem 200 Seiten langen Bericht heißt es: Bezüglich der Müllverbrennungsanlagen in Hamm und Krefeld wurde von den zuständigen kommunalen Gremien bzw. der Geschäftsführung der Betreibergesellschaften einer Überprüfung ausdrücklich nicht zugestimmt. Die kommunalen Gesellschafter der GMVA Oberhausen, Stadt Oberhausen und Stadt Duisburg haben eine abschließende Entscheidung über die Überprüfung bis zur Auflösung des Untersuchungsstabes hinausgezögert. War die Antikorruptionsoffensive des Innen- und Justizministeriums in Düsseldorf also nur ein Papiertiger? Hans-Günther Fischer vom Bundesverband mittelständischer Entsorgungsunternehmer meint ja. Die Taskforce war seitens der Landesregierung nicht genügend mit Kompetenzen ausgestattet. Die Blockade der Kommunen und der beteiligten Unternehmen wurde von der Landesregierung geduldet und nach außen resignierend hingenommen. Faktisch schützt diese Haltung potenzielle Täter. 363 Hinweisen ist die Antikorruptionstruppe des Innenministeriums nachgegangen. 40% davon kamen aus anonymen Quellen. Ein Zeichen für die Angst auf Seiten der Mitwisser und ein Anhaltspunkt für die Macht, die offensichtlich von den Drahtziehern der krummen Geschäfte in der Müllbranche nach wie vor ausgeht. Der Bericht belegt das. Die vorgebrachten Hinweise richteten sich zu einem erheblichen Teil gegen Personen und Abläufe in den eigenen Reihen, die man nicht mittragen wollte. Insbesondere aus diesem Kreis der Hinweise stammten auch die Personen, die anonym bleiben wollten. Grund hierfür waren befürchtete und auch nachvollziehbare private und berufliche Schwierigkeiten bis hin zu Existenzbedrohungen wegen bestehender Abhängigkeitsverhältnisse. Nach über einjähriger Arbeit der Taskforce, bei der mehr als 1300 Aktenordner ausgewertet wurden, steht fest, die Kölner Müll- und Spendenaffäre ist nur die Spitze des Eisberges. Der riesige Koloss unterhalb der Oberfläche ist auch heute nur in groben Umrissen erkennbar. Schon recht gut nachvollziehbar sind hingegen die Korruptionslinien am Beispiel des Bonner Müllskandals. Jochen Hilgers über das Beziehungsgeflecht zwischen lokalen Politikern und dem langen Arm des Helmut Trinekens aus Viersen. Der langjährige Stadtwerkechef und CDU-Fraktionsvorsitzende der Bonner CDU, Rainer Schreiber, gerät Anfang 2000 in Verdacht, Schmiergelder angenommen zu haben. Der Name Trinekens taucht zunächst gar nicht auf. Die Anlagenbauer ABB aus Mannheim und von Roll aus Zürich sollen Schreiber bestochen haben, glaubt die Staatsanwaltschaft. Nach Einschätzung der Anklagebehörde bevorzugte Schreiber den Mannheimer Anlagenbauer ABB und schanzte dem Unternehmen Aufträge im Volumen von damals rund 70 Millionen Mark zu. Dafür soll Schreiber rund 1,45 Millionen Mark kassiert haben. Erstaunlicherweise soll ausgerechnet der damalige Geschäftsführer des Konkurrenzunternehmens, der schweizerischen von Roll Innova, das Geld an Schreiber transferiert haben. Zeichen für ein Schmiergeldkartell, wie die Staatsanwaltschaft vermutet. Schreiber wird angeklagt, die Ermittlungen laufen aber weiter und fördern Erstaunliches zutage. Der umtriebige Rainer Schreiber ist für seine Bonner CDU auch als fleißiger Spendenakquisiteur unterwegs gewesen. Bonns Oberstaatsanwalt Fred Apostel erhält Hinweise und durchsucht die Geschäftsräume der CDU und mehrere Privatwohnungen und Büros von Bonner CDU-Spitzen. Apostel findet Spenden auf dem CDU-Fraktionskonto. Die beliefen sich nach Angaben von Zeugen auf 90.000 D-Mark und 30.000 D-Mark. Diese Zahlungen waren dann Gegenstand unserer heutigen Überprüfung. Und ich kann sagen, wir haben schon einen ganz guten Schritt vorangetan. Die CDU hat bereitwillig alle Unterlagen uns zur Verfügung gestellt und wir werden das jetzt im Einzelnen prüfen. Zu dieser Zeit im Februar, März dieses Jahres rätselt man in Bonn noch, was der Hintergrund gewesen sein kann. Und die Bonner CDU rudert heftig gegen. Mehrmals lädt er zu der Zeit noch Parteichef Helmut Heergarten zur Pressekonferenz, will angeblich alles aufklären. Ich habe ihm letztes Jahr hier an dieser Stelle gesagt, dass die Bonner CDU seit Menschengedenken eine solche hohe Spende nicht bekommen hat. Das kann ich auch hier wieder ausdrücklich feststellen. Insbesondere hat es auch diese ominöse Spende von 90.000 D-Mark nicht gegeben. In der Tat sind es 5 einzelne Spenden. Kurz darauf kommt aber heraus, dass 3 Spenden aus der Müllbranche aus dem unmittelbaren Umfeld von Helmut Trienekens stammen sollen. Und die machen zusammen 50.000 Mark aus. Zum ersten Mal fällt auch in Bonn der Name des Müllmultis. Heergarten tritt von seinem Amt als Parteichef zurück. Und plötzlich kommt ein weiterer Name ins Spiel, Detlef Klaut. Der betreibt mit Trienekens zusammen die Firma TK Umwelt. TKU ist seit Jahren mit den Bonner Stadtwerken groß im Geschäft. Der jüngste Coup 2002, TKU gewinnt die europaweite Ausschreibung zur Teilprivatisierung der Bonner Abfallwirtschaft. Kaufpreis 30 Millionen Euro. Wie in anderen Städten soll das, wie die CDU mehrmals betont, der Haushaltskonsolidierung dienen. Die SPD läuft zwar Sturm gegen die Pläne, greift aber erst vehement ein, als die Spendenvorwürfe bekannt werden. Die Spenden könnten nämlich, so die Staatsanwaltschaft, für die Durchsetzung der Teilprivatisierung eingesetzt worden sein. Der SPD-Fraktionschef Gerd Heidemann moniert. Solange eine derart unklare Situation ist, wie da ist so mit Steuer hinterziehen und irgendwelche Spenden, die da geflossen sind, muss das natürlich aufgeklärt werden. Wir wollen seriöse Vertragspartner haben. Auch die Grünen in Bonn sehen das ähnlich. Kurz bevor die Teilprivatisierung endgültig gestoppt und die bereits abgeschlossene Ausschreibung annulliert wird, sagt Grünen-Fraktionschef Tom Schmidt. Ich finde, man muss nicht nur einhalten und prüfen, man muss die Sache abbrechen. Herr Trienekens hat selber eingestanden, dass er sich Steuerdelikte schuldig gemacht hat. Dafür ist er als seriöser Partner der Stadt Bonn ausgefallen. Das heißt, der Verkauf an Trienekens kann aus unserer Sicht jetzt schon definitiv nicht mehr stattfinden. Wenig später wird die Geschichte noch abenteuerlicher. Die Staatsanwaltschaft findet heraus, dass ein früherer CDU-Antrag für die Teilprivatisierung im Stadtrat 1999 auf einem Trienekens-Computer geschrieben worden sein soll. 4 hohe CDU-Funktionäre brauchten nur noch ihren Namen unter den Antrag aus dem Hause Trienekens zu setzen, fügen lediglich kleinere Ergänzungen an. Auch deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bonn. Oberstaatsanwalt Fred Apostel. Das Verfahren, das eingeleitet wurde, betrifft den Vorgang Privatisierung, Teilprivatisierung der Müllverbrennungsanlage. Und es besteht durchaus der Verdacht, dass Einzelpersonen oder eine Einzelperson, das ist noch zu klären, hierfür Gegenleistungen erhalten hat. Im Abschlussbericht der sogenannten Taskforce des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, der wegen angeblicher Detailfehler auf Kritik stieß, ist auch der Komplex Teilprivatisierung thematisiert. Viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen hätten sich dafür entschieden. In einigen Kommunen, zum Beispiel Köln, sei sie bereits vollzogen, andernorts gestoppt. Fast überall bekamen Trienekens Firmen den Zuschlag oder hätten ihn vermutlich bekommen, siehe Bonn. Frage an Oberstaatsanwalt Apostel. Gibt es möglicherweise Zusammenhänge zu anderen Städten, wo auch eine Teilprivatisierung der Abfallwirtschaft zum Teil zustande gekommen ist, zum Teil nicht zustande gekommen ist? Das kann ich nicht ausschließen. Zur Erklärung noch das Folgende. 2005 wird die Abfallordnung verschärft. Dann darf Müll nicht mehr auf Deponien gelagert, sondern muss verbrannt werden. Die teuren und meist zu groß geratenen Müllverbrennungsanlagen wie die in Bonn werden sich dann, nach Meinung von Experten, erst richtig rentieren. Vermutlich zu wahren Gelddruckmaschinen. Warum man unter diesen Voraussetzungen die Abfallwirtschaft überhaupt teilprivatisieren und die lockenden Gewinne mit privaten Partnern teilen wollte, bleibt für viele Beobachter ein Rätsel. Bonns Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann kommt daher resigniert zu dem Schluss. Also politisch ist jedes dieser Ereignisse ein Schaden für die Gesamtpolitik. Das gilt für Bonn, das gilt für andere Städte. Es erhöht das Misstrauen der Menschen Politik gegenüber. Die Bonner Oberbürgermeisterin hat den Puls der breiten Öffentlichkeit richtig gefühlt. Das Ansehen der Volksvertreter hat besonders in Nordrhein-Westfalen gelitten. Im vergangenen Jahr sorgten Köln und Wuppertal für Negativschlagzeilen, bundesweit. Auch weil in den beiden Städten vor allem Politiker der SPD ins Fadenkreuz der Justiz gerieten. Vertreter einer Partei, die sich vom Selbstverständnis her seit 140 Jahren schon als moralisch besser gegenüber der bürgerlichen Konkurrenz empfindet. Doch das lange Jahrzehnte als tabu gehandelte Thema Korruption in deutschen Amtsstuben ist schon längst dritte Weltreif, meint Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung. Allzu lange hatten die Bundesbürger geglaubt, das heimliche System des Gebens und Nehmens sei vor allem bei den welschen Nachbarn zu finden, in Frankreich oder Italien vielleicht, oder im Osten. Dann wurden die vielen Schmiergeldaffären auch hierzulande öffentlich. In Kfz-Zulassungsstellen, in den Baubehörden, den Ausländer-Sozialordnungsämtern, im Immobilienbereich, im Pharmabereich, dem Speditionswesen und natürlich auch beim Müll. Im weiten Reich von Wirtschaft und Verwaltung gibt es keinen Fußbreit Boden, in dem nicht kriminell der Vorteil gesucht wird. Mittlerweile stinkt es, wie der Kölner Skandal zeigt, aus allen Kanälen. Fast jede Großstadtverwaltung hat ihre Korruptionsaffäre. Köln, Frankfurt, München, Bonn sind nur beliebige Beispiele. Wo auch immer, wann auch immer sich Staatsanwaltschaften in Deutschland um Korruption kümmern, werden sie fündig. Im Umkehrschluss heißt das, nur wenn weggeschaut oder schlampig ermittelt wird, gibt es angeblich keine Korruption. Bestechung ist als eine Form der organisierten Wirtschaftskriminalität fester Bestandteil der Geschäftspolitik, auch in den Chefetagen renommierter deutscher Unternehmen, schrieb der Frankfurter Oberstaatsanwalt Wolfgang Schaupensteiner in einer 1999 veröffentlichten Bilanz. Allein im öffentlichen Bauwesen schätzt er die Schäden auf 5 Millionen Euro im Jahr. Wer schmiert, versucht, sich das Geld 2 oder 3 Mal zurückzuholen. Über höhere Preise oder über Leistungen, die er nicht erbracht hat. Insbesondere bei Großprojekten wie bei Flughäfen, Tunnel oder Brücken wird geschmiert. Experten gehen davon aus, dass im Anlagenbau beispielsweise bei jedem zweiten Projekt geschmiert wird. Und da geht es um Bausummen zwischen 50 und 400 Millionen Euro. Für die Täter ist derzeit noch das Risiko überschaubar. Nach Schätzungen von Experten 92 unerkannte Fälle, höchstens 7 aufgedeckte. Direktes Opfer und deshalb gibt es oft eine Mauer des Schweigens. Der Dumme ist meist der Steuerzahler. Wer ist der typische Homo corruptus? Korruption ist vor allem ein Männerthema und ein Männerdelikt. Der typische Korrupte hierzulande ist männlich, deutsch, nicht vorbestraft. Er arbeitet im mittleren Management eines Betriebes oder einer Verwaltung und ist mit den Strukturen der Korruption seit Jahren vertraut. Eine beliebte Ausrede lautet: Das macht doch jeder, wenn er kann. Ich schade doch keinem. Die deutsche Entwicklung wird außerhalb der Landesgrenzen mit Sorge beobachtet. So hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, OECD, in ihrem Korruptionsbericht bemängelt, dass es für deutsche Tippgeber kaum möglich ist, Informationen über Korruptionsversuche weiterzugeben. Es fehlt aber nicht nur an Hotlines oder Antikorruptionsstellen. Für Hinweisgeber, das ist die deutsche Übersetzung des international gebräuchlichen Wortes Whistleblower, fehlt es an arbeits- oder dienstrechtlichen Schutzgesetzen, die sie vor Diskriminierungen oder Repressalien am Arbeitsplatz schützen. Bei den Staatsanwaltschaften fehlt es an Zentralstellen für Korruptionsbekämpfung. Überblick und Durchblick sind Feinde der Korruption. Aber gerade hierzulande mangelt es an Transparenz. Manchmal weiß nicht mal der Bürgermeister, dass Ratsmitglieder für Firmen arbeiten, über deren Bauanträge sie abstimmen. Korrupte Bräuche können so weitgehend einreißen, dass niemand mehr auf die Idee kommt, einen Korrupten korrupt zu nennen, schrieb eine Gruppe deutscher Sozialforscher in einer Monographie zum Thema. Dabei ist die Lage wirklich dramatisch, wie das folgende Beispiel Wuppertal zeigt. Ich glaube, dass man den bergischen Menschen nicht nachsagen kann, dass sie krimineller sind als andere. Wir hatten hier vor, mittlerweile sind es fast 10 Jahre her, mal ein Packende, an dem wir ziehen konnten. Und dann purzelten die ersten wirklich wie die Dominosteine um. Und wenn Sie einmal in eine solche Szene reingucken, dann finden Sie immer jemanden, der irgendwann auch Ihnen mal sagt, ich will da nicht mehr weitermachen, ich packe jetzt mal aus. Alfons Grevener ist ein berühmter Mann, zumindest unter Kennern der deutschen Korruptionsszene. Der Don Quixote von der Wupper kämpft zwar nicht allein gegen die Mafia, doch nach den Erfahrungen von mehreren tausend Einzelverfahren mit zusammen über 100 Jahren Gefängnisstrafe ist der Kasus Wuppertal schon etwas Besonderes. Der Oberstaatsanwalt ist seit 1997 in der Heimatstadt des Staatsoberhauptes tätig. Seitdem erlebt er in Sachen Bestechung mit tätiger Mithilfe städtischer Bediensteter nur noch Superlative. Das fängt an bei Gefälligkeiten, beim Hausbau. Das geht dann weiter über sächliche Zuwendungen. In der Regel auch, da es sich sehr häufig bei der Geberseite um Leute aus dem Bauwesen handelte, dass also Garagen erstellt wurden, dass Gärten gemacht wurden, dass ganze Häuser gebaut wurden. Und das geht dann auch weiter bis hinein in Bargeldbeträge über mehrere hunderttausend Mark. Der Ankläger mit der Aura eines amerikanischen TV-Kommissars hat noch auf Jahre mit dem Phänomen Wuppertal zu tun. Einige hundert Personen stehen noch vor Prozessen. Mit seinen breiten Hosenträgern über dem Bauch und tief aufliegender Brille auf der Nase vermittelt er den Eindruck absoluter Unerschütterlichkeit. Nur so scheint er Quantität und Qualität der bergischen Korruptionsdetails verkraften zu können. Wenn da zum Beispiel ein Auftrag in Höhe von 5 Millionen war, dann musste dafür schon ein bestimmtes Gremium auf den Plan treten, um festzustellen, wir vergeben den Auftrag wie folgt. Wenn nun der Sachbearbeiter oder der Amtsleiter der Meinung ist, das sei ein Auftrag, an dem er selber etwas verdienen könne, dann stellt er fest, dass man 5 Millionen wunderbar durch unterteilen kann und dann auf eine Summe kommt, über die er selber dann zu befinden hat. Und also hat er dann den Auftrag zerhackt in 100 kleine Aufträge und konnte darüber selbst befinden. Das ist ein zu Beginn der Korruptionsbekämpfung von uns sehr häufig festgestelltes Phänomen. Die herausragenden Personen im bergischen Serienspiel um Millionen sind Hans Kremendahl, der nach seinem Freispruch zum Jahreswechsel wieder amtierende Oberbürgermeister, und Uwe Klees, ein mächtiger regionaler Baulöwe. Der Unternehmer mit ausgeprägtem Hang zur politischen Einflussnahme hatte 1999 Kremendahls persönlichen Kommunalwahlkampf mit 250.000 Euro unterstützt. Der SPD-OB will bei den Gesprächen, in deren Verlauf die Details des rekordverdächtig hohen Politsponsorings erörtert worden sein sollen, nicht direkt beteiligt gewesen sein. Auch mit der späteren gesetzeswidrigen Verbuchung der Spende in den Kassenbüchern des SPD-Unterbezirks Wuppertal will Kremendahl nichts zu tun gehabt haben. Beliebt war an der Wupper zum Beispiel die Absprache unter den Firmen bei öffentlichen Aufträgen, unter Insidern auch bekannt als Wuppertaler Firmenflöte. 8 Unternehmen bewerben sich um einen Auftrag der Stadtväter. Über die Preise stimmen sich die vermeintlichen Kontrahenten vorher ab, und zwar so, dass der billigste immer noch ordentlich über dem Normaltarif liegt. Der Gewinner der Ausschreibung verzichtet beim nächsten Mal, ein anderer kommt zum Zug. Aber immer zum künstlich hochgetriebenen Preis, zum Nachteil der Wuppertaler Steuerzahler. Die Stadt wird seit Jahrzehnten von einer verschwiegenen Männerrunde gemolken, sagt Alfons Grevener, und nirgendwo unter der Schwebebahn ist öffentlicher Protest zu hören. Vielleicht liegt das daran, dass Wuppertal überall ist. Also ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland korrupter ist als irgendein südamerikanischer Staat. Nach den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, weiß ich allerdings auch nicht, ob er weniger korrupt ist. Stadt Köln, Rechnungsprüfungsamt Breuer. Ja, genau. Ich bin der Antikorruptionsbeauftragte der Stadt Köln. Was kann ich für Sie tun? Nicht erst seit dem SPD-GAU um den Millionenmüllofen im März 2002 ist Korruption in Köln auch offiziell ein Thema. 1998 wurden auf einen Schlag 22 städtische Mitarbeiter verhaftet. Am Ende waren es sogar 56 plus 2 Unternehmer. Die Hälfte wurde verurteilt, teilweise mit bis zu 5 Jahren Gefängnis. Das war das Urerlebnis, sagt Josef Breuer. Der Volljurist ist Antikorruptionsbeauftragter der Stadt. Seitdem schaut er bei einigen der rund 17.000 städtischen Angestellten genauer hin. Dabei lebt der 40-Jährige nicht nur vom Selbstrecherchierten. Der anonyme Flüsterer, früher verpönt, ist heute oft der entscheidende Stichwortgeber. Also es kommt nicht darauf an, ob der Hinweis anonym ist oder persönlich abgegeben wird. Es kommt auf die Qualität an, wobei wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass die anonymen Hinweise teilweise sehr gut sind. Und früher haben wir anonyme Hinweise einfach nicht beachtet, weil wir dachten, wer seinen Namen nicht nennt, der hat auch inhaltlich nichts zu sagen. Das war ein Fehler. Also mittlerweile muss ich sagen, führen gerade die anonymen Hinweise teilweise doch zum Ziel. Das war Hintergrund Politik. Heute, wer sucht, der findet. Korruption in nordrhein-westfälischen Amtsstuben.